Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Bald wird überall in Deutschland wieder die Schule anfangen und viele Eltern von Teenagern werden sich wieder Sorgen machen, dass auf dem Schulhof nicht nur geraucht, sondern auch harte Drogen im Umlauf sind. Das Thema ist leider ein Dauerbrenner, auch weil der War on Drugs, übrigens ein Begriff, den mal der US-Präsident Nixon Anfang der 1970er Jahre geprägt hat, offensichtlich gescheitert ist. Die Gewinne der Drogenkartelle, vor allem in Mexiko und Kolumbien, steigen ja ins Unermessliche. Morgen sendet Deutschlandradio Kultur das Feature Illegale Drogen töten von Christian Lerch, dem es gelungen ist, mit einem kolumbianischen Dealer zu sprechen und vom erfolglosen Krieg des Staates gegen die Drogen berichtet. Und dazu haben wir auch eine umfangreiche Online-Berichterstattung. Dazu komme ich gleich noch. Erstmal spreche ich mit Ruth Dreyfus, der Grand Dame der Schweizer Sozialdemokratie, ehemals Bundespräsidentin. Und ihr war die Drogenpolitik als aktive Politikerin ein ganz wichtiges Anliegen. Unter anderem setzte sie mit durch, dass in der Schweiz Heroin seit über 20 Jahren legal und staatlich kontrolliert durch Ärzte abgegeben wird. Ich grüße Sie, Frau Dreyfus. Guten Morgen. Sie sind jetzt Kommissarin der Weltkommission für Drogenpolitik und sagen, der sogenannte War on Drugs, also der Krieg gegen die Drogen, ist gescheitert. Warum? Es ist gescheitert nach dem eigenen Messlatte, die sich die Politik gegeben hat. Es ist gescheitert im Sinne, dass die Produktion gestiegen ist, der Konsum gestiegen ist, die Gefährlichkeit der Drogen auch gestiegen ist. In diesem Sinne haben wir eben das Gegenteil erreicht, als die Ziele waren. Warum ist das so? Weil die Repression an sich schon Probleme stellt, im Sinne, dass der Drogenhandel dann einfach in die Klandestinität im Untergrund verschwindet und in die Hände von kriminellen Organisationen, die natürlich kein Grund haben, diese sehr lukrative Aktivität aufzugeben. Der Konsum ist da, die Nachfrage ist da und deswegen werden sich auch die, sagen wir, der Handel nicht drosseln lassen. Aber es ist nicht nur das, es sind die Folgen der Klandestinität, eben des Untergrundkonsums, die sehr gravierend sind. Ich meine im Sinne, dass es dann der Drogenkonsum noch viel gefährlicher wird, weil er in einem Umfeld gemacht wird, wo die Drogen schlechter Qualität sind, wo die Leute Angst haben, sich, sagen wir, zu outen und dadurch auch Hilfe den Anspruch auf Hilfe zu erhöhen. Und in diesem Sinn sagte Kofi Annan ganz klar, Drogen sind gefährlich, bringen Schaden mit sich, aber eine falsche Drogenpolitik bringt noch viel mehr Schaden. Ist das der Grund, weshalb Sie dann dafür plädiert haben, staatlich kontrolliert Heroin und auch andere Drogen abzugeben in der Schweiz? Ja, wir waren wirklich konfrontiert mit einer sanitätischen Emergency-Situation. Ich meine, es war dramatisch in der Schweiz, die Ansteckung durch HIV und dann auch durch Hepatitis C-Virus war so groß und die Todesrate auch durch Overdosis war so groß, dass wir unbedingt handeln mussten. Es gibt Länder, die das einfach nicht sehen wollen und dann eben alles im Schatten stellen oder im Untergrund. Es gibt Länder wie die Schweiz, die sagen, nein, wir müssen die Menschen helfen, wir müssen die Menschenrechte auch dieser Menschen berücksichtigen. Und deswegen, wenn jemand wirklich abhängig ist, wenn jemand probiert hat, vielleicht abstinent zu werden, ohne Erfolg, wenn jemand sogar auf Methadon nicht antwortet, dann muss er einfach den Staat, ein sauberer, kontrollierter Stoff vom Staat bekommen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen nach 20 Jahren? Die sind sehr, sehr gut anerkannt, auch von der Schweizer Bevölkerung, die da darüber auch mehrmals abgestimmt hat und diese Politik akzeptiert hat. Ich meine, einerseits ist der Gesundheitszustand der Konsumenten viel besser. Ich meine, die verschiedenen Folgen von Infektionen und so weiter sind in Kontrolle. Die AIDS-Kontamination ist nicht größer unter Drogenkonsumenten als sonst in der Bevölkerung. Und hauptsächlich auch die kleine Kriminalität, die Beschaffungskriminalität ist absolut verschwunden, würde ich sagen, für diese Menschen, die eben eine kontrollierte Abgabe ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Verschreibung durch Ärzte und die Verteilung in spezialisierten medizinischen, wie sagt man, Dispensaire, ich meine. Disposition, ja. Ich wollte da aber doch einwenden, wenn man etwas staatlich abgibt, akzeptiert man es dann nicht auch? Wird es dann nicht sozusagen ja auch reingewaschen? Muss man dann nicht junge Leute genau davor auch schützen, dass es so einfach zu bekommen ist? Es ist nicht einfach zu bekommen. Das muss wirklich, die Bedingungen sind ziemlich hoch gesteckt. Man muss eben schon verschiedene Versuche gemacht haben, um den Drogenkonsum zu, sagen wir, im Griff zu bekommen. Man muss den Führerschein abgeben, man muss jeden Tag ein- oder zweimal oder dreimal sogar in eine Poliklinik gehen. Und in diesem Sinn ist es nicht ein Weg, der sehr einfach ist für die Konsumenten. Es ist wirklich eine Lösung für Menschen, die krank sind. Krank im Sinne, dass sie abhängig von dieser Droge sind. Nun mag, Und ja. alle Versuche, diese Abhängigkeit zu drosseln oder sich davon zu befreien, erfolglos waren. Wir helfen kranke Leuten. Das ist nicht eine Botschaft, die sehr attraktiv ist. Sie ist nicht etwas, das wirklich die Menschen, sagen wir, dazu leitet, Drogen als etwas Lustiges zu betrachten. Im Gegenteil. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es den Menschen, wie Sie es gerade beschrieben haben, hilft, aber hilft es dann zum Beispiel auch dem Bauer in Afghanistan, für den es sich einfach nicht lohnt, Getreide anzubauen? Das ist ja eigentlich auch das Problem. Es hilft im Sinne, dass einfach die Drogen, das heißt in diesem Fall die Poppyblume, die legal kultiviert und verarbeitet wird. In diesem Sinn ist es einfach ein Weg eben zur Regulierung. Es hilft nicht direkt den Bauern in Afghanistan, weil verschiedene Gründe dafür sprechen, dass es eben eine Verbesserung geben sollte von der Kultur und so weiter, um diesen Stoff dort zu kaufen. Aber natürlich braucht es eine weltweite Regulierung. Ich meine, der Schweizer Markt ist nicht so, dass er das Problem der Produktion alleine lösen könnte. Vielen Dank, Ruth Dreyfus, Kommissarin in der Weltkommission für Drogenpolitik.